Erst am 13. Tag des 12. Monats, dem Monat Adar, sollte das Gesetz des Königs ausgeführt werden. An diesem Tag hofften die Feinde der Juden auf einen Sieg, aber stattdessen besiegten die Juden ihre Hasser. Zweiter, die Juden versammelten sich in ihren Städten in allen Provinzen des Königs Ahasveros, um sich gegen ihre Angreifer zu wehren. Niemand konnte ihnen widerstehen, weil alle Völker große Angst vor ihnen hatten. Dritter, alle Anführer der Provinzen und die Beamten des Königs unterstützten die Juden, da sie Mardachai fürchteten. Vierter, Mardachai war am Hof des Königs sehr einflussreich geworden, weshalb sein Ruf in allen Provinzen immer weiter wuchs. Fünfter, die Juden besiegten alle ihre Feinde mit dem Schwert und machten mit ihren Gegnern, was sie wollten. Sechster, in der Festung Susa töteten die Juden insgesamt 500 Männer. Siebter, zu den Getöteten gehörten Pasandata, Dalpon und Aspata. Achter, ebenfalls wurden Porata, Adalia und Aridata getötet. Neunter, auch Pamasta, Arisai, Aridai und Vayesata kamen ums Leben. Zehnter, dies waren die 10 Söhne Hamans, des Feindes der Juden, doch die Juden nahmen keine Beute an sich. Elfter, am selben Tag wurde dem König gemeldet, wie viele Menschen in der Festung Susa getötet worden waren. Zwölfter, der König sagte zu Esther, in Susa haben die Juden 500 Männer und Hamans Söhne getötet. Was möchtest du noch bitten, damit ich es dir erfülle? 13. Esther antwortete, wenn es dem König gefällt, sollen die Juden in Susa auch morgen so handeln dürfen und die Söhne Hamans sollen aufgehängt werden. 14. Der König befahl, dass dies geschehen sollte, woraufhin man die 10 Söhne Hamans in Susa öffentlich aufhängte. 15. Die Juden in Susa versammelten sich auch am 14. Tag des Monats Adar und töteten 300 Männer, aber sie nahmen wieder keine Beute. 16. Auch die anderen Juden in den Provinzen verteidigten ihr Leben und töteten 75.000 ihrer Feinde, ohne jedoch deren Besitz zu stehlen. 17. Dies geschah am 13. Tag des Monats Adar, so dass sie am 14. Tag ruhen und ein fröhliches Fest feiern konnten. 18. Die Juden in Susa feierten erst am 15. Tag, weil sie am 13. und 14. Tag gekämpft hatten. 19. Deshalb feiern die Juden auf dem Land den 14. Tag des Monats Adar als einen Freudentag, an dem sie sich gegenseitig Geschenke schicken. 20. Mardachai schrieb alle diese Ereignisse auf und schickte Briefe an alle Juden in den fernen und nahen Provinzen des Königs. 21. Er machte es ihnen zur Pflicht, jedes Jahr den 14. und 15. Tag des Monats Adar zu feiern. 22. Diese Tage sollten an die Rettung vor den Feinden erinnern, als sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in ein Fest verwandelte. 23. Die Juden nahmen diesen Brauch an und taten das, was Mardachai ihnen in seinen Briefen geschrieben hatte. 24. Haman hatte geplant, die Juden zu vernichten, und er hatte das losgeworfen, um den richtigen Zeitpunkt für ihren Untergang zu finden. 25. Als Esther jedoch vor den König trat, befahl dieser schriftlich, dass Hamans böser Plan auf ihn selbst zurückfallen sollte. 26. Deshalb nannte man diese Tage Purim, was von dem Wort für los kommt, und die Juden hielten sich an die Anweisungen in Mardachais Brief. 27. Die Juden legten fest, dass sie und ihre Nachkommen diese 2 Tage jedes Jahr zur bestimmten Zeit feiern müssen. 28. Diese Purimtage sollten niemals vergessen werden, damit die Erinnerung daran in allen Generationen und Familien lebendig bleibt. 29. Königin Esther und Mardachai schrieben einen zweiten Brief mit ihrer ganzen Autorität, um die Regeln für das Purimfest zu bestätigen. 30. Mardachai sandte Briefe mit freundlichen Worten an alle Juden in den 127 Provinzen des Reiches. 31. Darin wurde festgelegt, dass die Purimtage sowie die Zeiten des Fastens und der Klage genau eingehalten werden sollten. 32. Der Befehl von Esther bestätigte diese Vorschriften für das Purimfest endgültig und wurde in einem offiziellen Buch aufgeschrieben.